was muss man tun, wenn man etwas von bedeutendem Wert findet? Einstecken und nichts sagen. Man muss sich große Mühe geben, den Besitzer ausfindig zu machen und es ihm getreulich zurückerstatten. Man tut sein Möglichstes, um das zurückzuerstatten. Das ist ja ein einfaches Gebot der Nächstenliebe. Ich wäre auch froh, wenn man es wert zurückbringen würde. Also muss ich genau das tun, um den Besitzer ausfindig zu machen. Geldbörse mit einem Haufen Geld oder mit Papier und so weiter. Den anderen gewissen Schaden, wenn man einen gewissen Schaden bedingt, muss ich auch große Mühe geben, eben aus Nächstenliebe, weil mir wäre das auch recht, wenn das ein anderer machen würde, wenn ich das verloren hätte. Ja, ganz normal. Und es ihm getreu zurückgestartet und vor allem keinen Finderlohn erwarten, weil warum auch? Wenn er dann was gibt, nimmt man es aber. Das mit dem Finderlohn ist nicht so. 100% ja, glaube ich, nirgends gesetzlich verankert oder so. Sondern anständig, ordentlich von dem, was gibt, entsprechend. Vor allem, wenn man sich Mühe gemacht hat, wenn man einem noch nachgefahren ist und so weiter, wenn man die Adresse ausfindig macht. Aber nachdem es sich um Nächstenliebe handelt hier, schon auch Gerechtigkeit, aber hier mehr um Nächstenliebe, soll man lieber seinen Lohn dafür im Himmel erwarten. Und dann auf Erden noch etwas dafür gekriegt, umso besser. Aber sollte man nicht drauf bestehen oder pochen, das erwarten.